بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ihr beide geht ein bisschen da nach vorne, weil sonst denkt ihr euch ab, dass das passiert. Geschieht. Und ist auch besser, weil dann, weil falls jemand in die Moschee reinkommt, dann guckt man nicht immer, wer dann in die Moschee reinkommt. Im Namen Allahs, Allerbarmes, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind heute im Surat Al-Sharh, Surat Al-Nashrah, wie manche Ulama sie auch genannt haben. Es ist Surah Nummer 94 und ich lese erst einmal, wie gewohnt, die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan und dir deine Last abgenommen, die deinen Rücken niederdrückte und dir dein Ansehen erhöht? Also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Diese Sura, Surat al-Sharh, besteht aus 8 Ayat und ist unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten eine mekkanische Sura. Al-Sharh hat im Arabischen mehr als eine Bedeutung. Eine davon ist Erläuterung. Sharh heißt Erklärung, Erläuterung. Und in diesem Fall eben das Auftun, etwas ausdehnen. Surat al-Sharh ist eine Sura, die die Motivation eines gläubigen Menschen widerspiegelt. Oder die Motivation eines gläubigen Menschen beschreibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ersten Ayah, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan. Dieses Brustauftun ist eine Sache, die tatsächlich geschehen ist in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit ihm selbst. Und zwar, als der Prophet alaihi salatu wasalam noch im jungen Alter war, war er einmal mit zwei seiner Verwandten in der Nähe der Kaaba. Und dann kam Jibril alaihi salatu wasalam zu ihm und hat ihn genommen und seine Brust geöffnet, wie es in Sahih Bukhari und Sahih Muslim überliefert worden ist. Und er hat sein Inneres gereinigt, sein Herz gereinigt und hat diese Brust gefüllt mit Iman und Weisheit. Und so hat Jibril alaihi salatu wasalam den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbereitet auf das, was seine Brust in seinem späteren Leben aufnehmen muss und erfahren wird, und zwar Al-Wahi. Al-Wahi, das was wir im Allgemeinen übersetzen mit der Offenbarung, ist in der Definition und auch in der arabischen Sprache, oder besser gesagt erstmal in der arabischen Sprache, ist Wahi eine schnelle, insgeheime Art der Informationsübermittlung. Eine schnelle und insgeheime Art der Informationsübermittlung. Und wenn es um religiös und wenn es um den Islam geht und die islamische Bedeutung davon, geht es natürlich darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem seiner Auserwählten etwas mitteilt. Auf eine bestimmte, schnelle, insgeheime Art und Weise. Und warum ist sie insgeheim? Weil keiner sie mitbekommt. Und warum ist sie auch insgeheim, weil die Art und Weise für uns normale Sterbliche unbekannt ist. Und wieso ist sie schnell? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in wenigen Augenblicken eine Offenbarung oder Wahi besser gesagt erhält. Das sind dann in der Regel Ayat des Quran al-Karim. Aber nicht nur die Ayat, sondern er bekommt auch die Bedeutungen der Ayat mitgegeben. Und das alles in kürzester Zeit in bestimmten Begebenheiten. Entweder gibt es für den Wahi eine Ursache, wie zum Beispiel jemand stellt ihm eine Frage und Allah subhanahu wa ta'ala beantwortet sie ihm über Wahi, oder diese Offenbarung, für sie gibt es keinen besonderen Anlass, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Anhängerschaft dadurch ehren möchte. Tayyib. Dieses Brustauftun, was hat das für Folgen gehabt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wir kennen aus dem Koran, dass jeder Mensch, jedem Menschen, den Allah azza wa jalla zum Islam geleitet hat, dem hat er die Brust aufgemacht für den Islam. Das heißt, er hat sie ausgeweitet. Was bedeutet das? Jeder von uns weiß, dass er manchmal in bestimmten Situationen etwas erfährt, eine Nachricht erfährt, und dieser allerdings gegenüber eine zurückhaltende Haltung einnimmt. Oder er fühlt in seiner Brust eine gewisse Enge, sodass er das, was er gehört hat, nicht gerne annimmt, in seinem Herzen nicht gerne aufnimmt. Und wenn die Brust weit gemacht worden ist, dann nimmt sie die Wahrheit an, und in diesem Fall den Islam, und im Falle unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Wahi, den Koran und auch die Hikmah, die Weisheit, was hier in diesem Fall die Sunna, was hier in diesem Fall mit der Sunna gemeint ist. Unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam musste die Brust weit aufgemacht werden, denn die Tatsache, dass Allah ihn zum Propheten berufen hat, hatte bestimmte Folgen. Zu den Folgen gehörten die bevorstehenden Beleidigungen, der bevorstehende Ärger, die bevorstehende Mühsal. All diese Dinge wird er auf sich nehmen müssen. Und dazu gehört nun mal ein guter Charakter. Und zu einem guten Charakter gehört eine weite Brust. Das bedeutet im Arabischen, dass man, wenn man zum Beispiel beleidigt wird oder angegriffen wird, dass man diese Sache mit Geduld entgegnet und nicht eben mit Beleidigungen oder Ähnlichem. Und das war eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam dringend notwendig. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem die Brust aufweitet, möge Allah subhanahu wa ta'ala das mit uns allen machen, dann fallen einem die Pflichten Allahs leicht. Sobald du erfährst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das und das auferlegt hat, für dich ist das eine ganz einfache Sache und du setzt sie mit Zufriedenheit um. Und du sträubst dich nicht dagegen. Und du empfindest in deinem Herzen keinen, ich will nicht sagen Hass, weil das wäre überhaupt nicht erlaubt, aber du findest auch überhaupt nichts hast du dagegen, gegen das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir auferlegt hat. Und das Gleiche für den umgekehrten Fall. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas verbietet, dann bekommst du keinen Schock, sondern du freust dich darüber, dass Allah dir eine Möglichkeit gegeben hat, dass du ihm gegenüber deine Dienerschaft beweist. Du hast also eine Möglichkeit bekommen, Allah zu zeigen, dass du ihm gegenüber gehorsam bist. Du hast eine Möglichkeit bekommen, die Vergebung deiner Sünden zu erlangen. All dies nur, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Sache verboten hat. Du hast die Möglichkeit, Allah zu zeigen, dass du ihn lieber magst, als das, wonach deine eigene Seele, dein eigenes Ego strebt. Und ebenfalls als dritte Sache ergibt sich aus dem Brustauftun, dass du zufrieden bist mit der Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jall bestimmt in diesem Leben manches, das uns unangenehm erscheint. Und manches, das uns angenehm erscheint. Und in beiden Fällen loben, danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er etwas bestimmt hat, wie zum Beispiel in einem schlimmen Falle eine Krankheit oder den Tod einer Person oder etwas Ähnliches, in all diesen Fällen der gläubige Mensch, dessen Brust Allah subhanahu wa ta'ala weit aufgemacht hat, weit aufgetan hat, er entgegnet diese Bestimmung Allahs, Al-Qadr, mit Zufriedenheit und lobt Allah subhanahu wa ta'ala und dankt ihm und zeigt und beweist seine Standhaftigkeit ihm gegenüber subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, haben wir dir nicht deine Brust aufgetan, dann ist dies eine rhetorische Frage, Und gemeint damit ist, wir haben dir sehr wohl deine Brust aufgetan. Das ist eine Frage, aber in Wirklichkeit ist es eine Aussage. Und das finden wir im Koran oft vor, da der Mensch sozusagen dazu gebracht werden soll, nachzudenken und die Frage mit Ehrlichkeit selbst zu beantworten. Und wenn er sie selbst beantwortet hat, dann ist er Zeuge sich selbst gegenüber. Und Allah subhanahu wa ta'ala, aus dieser Ayah können wir eine Eigenschaft Allahs ableiten. Und diese Eigenschaft ist Al-Mannan. Mannan ist derjenige, der Vorhaltungen macht. Vorhaltungen zu machen, ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala und gebührt ihm, ist in Bezug auf Allah eine Eigenschaft der Vollständigkeit, eine Eigenschaft der Vollkommenheit. In Bezug auf den Menschen ist es eine Eigenschaft, eine mangelhafte Eigenschaft. Das heißt also, jemand, der Vorhaltungen macht, das bedeutet jemand, der zu einer anderen Person, der ihr etwas Gutes getan hat, ihr diese Sachen vorhält. Er sagt zu ihr zum Beispiel, ich habe dir das und das getan, ich habe für dich das und das getan, also mach doch das und das auch für mich und so weiter und so fort. Oder er möchte, dass man ihm dankt, oder er möchte, dass man ihm Ehre erweist, egal was. Du hast etwas jemandem Gutes getan und jetzt hältst du ihm diese Sache vor. Solche Sachen sind nur in ganz dringenden Ausnahmefällen erlaubt, ansonsten ist das eine verbotene Sache und gehört zu den großen Sünden. Und sie ist eine Eigenschaft, wenn sie in Bezug auf Allah erwähnt wird, ist sie eine Eigenschaft der Vollkommenheit. Warum? Warum ist sie in Bezug auf den Menschen eine Eigenschaft, eine mangelhafte Eigenschaft, und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala eine vollkommene Eigenschaft? Weil der Mensch, egal was er an Gutem getan hat für ein anderes Geschöpf, so soll sein Ziel die Zufriedenheit Allahs sein und nicht der Dank der Menschen, wie wir in Surat al-Insan auch nachlesen können, über die Eigenschaften der Paradiesbewohner. Dass wenn sie etwas Gutes getan haben, sie wollten nicht, dass man ihnen dankt. Weil ihr Ziel war der Dank Allahs, subhanahu wa ta'ala. Deswegen war es ihnen egal, ob die Menschen ihnen gedankt haben oder nicht. Und wer so im Leben verfährt, ärgert sich auch nicht mehr anderen wegen der Reaktion anderer Menschen. In Bezug auf Allah, subhanahu wa ta'ala, allerdings, er ist der, und noch ein Satz zum Menschen, wenn ihm diese Eigenschaft zugeschrieben wird, warum sie eine Mangelerscheinung ist an ihm, weil dieser Mensch, wenn er so etwas macht, dann ist es ein Anzeichen von Überheblichkeit in ihm. Denn egal, was du an Gutem einer anderen Person antust, so ist diese Tat von dir nur zustande gekommen durch die Kraft Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen wir immer, la quwwata illa billah, keine Kraft außer durch Allah. Das heißt, keine Tat konntest du vollenden und durchführen, außer indem Allah subhanahu wa ta'ala dir beistand. Egal welche es ist, egal welche Wohltat es ist. Denn du verwendest in jedem Augenblick, wo du eine gute Tat vollziehst, viele und zahlreiche Gunsterweisungen, Geschenke Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Tat, die du vollziehst, vollziehst du entweder mit deinen Händen oder mit deinen Augen oder mit deiner Zunge oder mit deinen Beinen oder wie auch immer. Und all diese Wohltaten gehören Allah subhanahu wa ta'ala und hätte er sie dir nicht gegeben. Und deswegen kennt ihr alle die berühmten Hadith, und wo ein Mann Allah subhanahu wa ta'ala hunderte von Jahren lang angebetet hat. Und das weist darauf hin, dass die Menschen früher länger gelebt haben als wir. Ein Mann hat Allah subhanahu wa ta'ala hunderte von Jahren angebetet. Und als er auferstanden ist und vor Allah subhanahu wa ta'ala stand, hat Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm abgerechnet. Und sein Ergebnis lautete, dass er ins Paradies eingehen darf, allerdings weswegen? Aufgrund der Barmherzigkeit Allahs. Und Allah sagte zu seinen Engeln, sinngemäß, lasst ihn ins Paradies eintreten durch meine Barmherzigkeit. Daraufhin hat der Mann sich beschwert und er hätte sich nicht beschweren dürfen. Er hat sich beschwert und gesagt, nein, ich möchte nicht ins Paradies durch deine Barmherzigkeit, sondern vielmehr durch meine Taten, die ich gemacht habe. Und er dachte nämlich, dass diese hunderte von Jahren, die er in der Anbetung und Andacht Allahs verbracht hat, ihm nützen können am Tag der Auferstehung. Und er sagte, und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Gerechte, und Allah behandelt jeden Menschen entweder gemäß seiner Gerechtigkeit oder gemäß seiner Großzügigkeit. Und wehe demjenigen, der gemäß Allahs Gerechtigkeit behandelt wird. Dann kommt er nicht weiter. Wir brauchen dringend Allahs Großzügigkeit und Allahs Barmherzigkeit. Denn welche Tat auch immer du machst, in welchem Verhältnis steht sie zur Ewigkeit im Paradies? Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Mann gesagt, sinngemäß, kein Problem, dann werden wir abwiegen und schauen, was wiegt mehr. Meine Gnade, meine Geschenke, die ich dir gegeben habe, oder die Taten, die du gemacht hast. Und die Waage wurde aufgestellt und seine gesamten Taten wurden in die eine Waaghälfte, Waagschale gelegt. Und in die andere Waagschale hat Allah subhanahu wa ta'ala nur eine Gunsterweisung, eine Ni'mah reingelegt. Das ist die Ni'mah des Sehens. Das Sehvermögen, das du sehen kannst mit deinen beiden Augen, deinen beiden gesunden Augen. Auch noch farbig. Dieses Sehvermögen wog dann mehr als die hunderte von Jahren an Ibadah, die er gemacht hat. Damit man das auch logisch nachvollziehen kann, ist ganz einfach. Wenn du zum Beispiel kein Augenlicht hättest, wie oft würdest du denn dann in die Moschee kommen? Also vergleich mal jetzt, wie oft du kommst, und dann, wenn du noch dann weniger dein Augenlicht nicht mehr hättest, wie oft würdest du noch kommen? Wie oft würdest du Koran lesen und wie viel würdest du Koran auswendig lernen, wenn du nicht sehen könntest? Wie viele Bücher würdest du lesen, wenn du nicht sehen könntest? Und so weiter und so fort. Wie würdest du dein Leben genießen, wenn du nicht heiraten kannst, weil du keine Augen hast? Und insofern, liebe Geschwister, war die Waagschale, wo das Sehvermögen drauf war, schwerer als die Waagschale seiner hunderte von Jahren an Andacht. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engel gesagt, nehmt meinen Diener und werft ihn in die Hölle. Und auf dem Weg zur Hölle hat er dann gerufen, laut geschrien, nein, ich sehe es ein, viel mehr möchte ich ins Paradies durch deine Barmherzigkeit eingehen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand wird ins Paradies eingehen durch seine eigenen Taten. Und dann sagten sie, O Gesandter Allahs, nicht einmal du. Und er sagte, nicht einmal ich. Es sei denn, Allah taucht mich in seine Barmherzigkeit ein. Das heißt, es sei denn, ist hier keine Ausnahme gemeint, sondern gemeint ist, der einzige Weg, wie man ins Paradies eintreten kann, ist durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen erkennen wir, wie dringend notwendig es ist, dass wenn man eine Tat macht, dass man sie für Allah macht. Ja? Dass die Tat für Allah gewesen ist. Denn wenn die Tat für Allah gewesen ist, dann erlangst du die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du die Tat aber nicht für Allah gemacht hast, dann wird dir diese Tat am Tag der Auferstehung nicht weiterhelfen. Allah sagte in der darauf folgenden Aya, und dir deine Last abgenommen. Das heißt, haben wir dir nicht deine Last abgenommen? Die Last, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam abgenommen worden ist, darüber sagte Mujahid, gemeint sind seine Sünden sallallahu alaihi wasallam. Und ebenso Qatada ibn Du'ama, diese beiden Imame der Tafsir-Gelehrten der Tabi'in, beide sagten ähnlich, dass damit die Sünden gemeint sind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gemeint sind seine Sünden, die er gemacht hat, in der Jahiliyyah sallallahu alaihi wasallam. Und hieraus ergibt sich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist, der Fehler begeht. Allerdings hat Allah ihn bewahrt in der Jahiliyyah und auch im Islam vor allen Sünden, die groß sind, und auch vor denjenigen Sünden, die einem Menschen edlen Charakters nicht ziemen. Das heißt zum Beispiel, auch in der Jahiliyyah hat der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niemals einen Götzen angebetet und sich niemals vor einen Götzen niedergeworfen. Und auch hat er sallallahu alaihi wasallam in der Jahiliyyah niemals Alkohol getrunken und ähnliches gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, الذي أنقض ظهرك, das heißt, die deinen Rücken niederdrückte. Die Lasten, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam niederdrückte, manche Gelehrte sagen, auch eine zweite Auslegung dieser Aya, dass mit der Last gemeint ist, dass er trauerte und bereute, dass er 40 Jahre lang seines Lebens in Unwissenheit gelebt hat. Denn die Berufung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Berufung zum Propheten kam erst in seinem 40. Lebensjahr. Und das belastete ihn. Wie konnte er 40 Jahre lang unachtsam auf dieser Erde leben und Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen? Und diese Sache ist also eine Sache, für die er ja nichts kann. Aber trotzdem fiel es ihm schwer. Und jeder gläubige Mensch, solch eine Sache fällt ihm schwer, wenn er erst spät aufwacht, weil er hat sozusagen dann eine lange Zeit seines Lebens vergeudet, die er hätte in die Ibadah investieren können. Aber wie gesagt, war unser Prophet sallallahu alaihi wasallam trotzdem geschützt vor Dingen, die ihm nicht ziemen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in den darauffolgenden Ayat, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, und dir dein Ansehen erhöht. Seht ihr, Allah subhanahu wa ta'ala macht ihm viele Vorhaltungen und das soll ihn dazu bringen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, warum haben wir gesagt, ist es in Bezug auf ihm eine Eigenschaft der Vollkommenheit? Weil Allah ihm das zusteht und er derjenige ist, tatsächlich durch ihn, durch den alle gute Taten vollendet werden. Insofern gebührt ihm auch letztendlich alles oder aller Lob. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Ansehen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhöht. Nachdem er zuvor ein einfacher Mensch gewesen ist, nachdem er zuvor ein Mensch seines Volkes gewesen ist, hat Allah ihn zum Propheten erhöht. Und kein Mensch, Allah hat ihn so weit erhöht, sein Ansehen, dass kein Mensch solch ein Ansehen genießt wie er, sallallahu alaihi wasallam. Was sich unter anderem in der Liebe der Muslime zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zeigt. Und sich auch zeigt in der Verteidigung der Muslime seiner Sunna gegenüber. Von vornherein für den gläubigen Menschen ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, richtig. Von vornherein ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Wahrheit. Von vornherein ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat, der gerade Weg. Auch wenn er nicht mit deiner Neigung und mit deiner Seele und deinem Nafs und deinem Ego übereinstimmt, trotzdem verteidigst du ihn und trotzdem empfindest du eine große Abscheu und großen Hass gegenüber jemanden, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam in irgendeiner Weise verletzt. Oder seine Aussage zuwiderhandelt. Und deswegen kennt ihr alle den berühmten Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumah, wo er gesagt hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt den Dienerinnen Allahs nicht verbieten, in die Moscheen zu gehen. Und daraufhin sagte einer seiner Söhne, er hieß Bilal, er sagte, bei Allah, sehr wohl werden wir es ihnen verbieten. Also Abdullah ibn Umar, sein Vater, erzählt diesen Hadith. Und sein Sohn ist in dieser Sitzung anwesend und er sagt, sehr wohl werden wir unseren Frauen das Gehen in die Moschee verbieten. Und er hat das auch noch logisch begründet, weil er sagte, weil die Frauen haben sich verändert und jetzt haben sie angefangen, sinngemäß sich zu parfümieren und sich schön zu kleiden. Und deswegen sagt er, habe ich einen sehr guten Grund, dass sie doch nicht in die Moschee gehen dürfen. Und auch in einer anderen Überlieferung heißt es, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte Aisha sogar radiallahu anha, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hätte, was die Frauen nach seinem Ableben gemacht haben, hätte er es ihnen verboten. Das heißt, sie haben sehr guten Grund dafür gehabt. Aber trotzdem sagte Abdullah ibn Umar, als er das gehört hat von seinem Sohn Bilal, hat er sich ihm zugewandt in der Sitzung und hat ihm aufs Schärfste beleidigt und hat zu ihm gesagt, ich sage zu dir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und du sagst mir etwas anderes? Ich sage zu dir, der Gesandte Allahs hat uns verboten, dass wir ihnen die Moscheen verweigern. Und du sagst, wir werden es ihnen verweigern. Und dann heißt es in einer Überlieferung, dass er nie wieder mit seinem Sohn gesprochen hat. All dies, weil das ein wahrer Ausdruck seiner Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Wie kann jemand, dir ins Gesicht, mit dir ins Gesicht sagen, dass er der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zu, es mit ihr darüber damit einverstanden ist. Und wenn die Muslime danach handeln würden, dann würden die anderen Menschen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch mehr respektieren. Denn es ist etwas anderes, ob eine Person zugibt, etwas falsch zu machen, oder ob eine Person ablehnt. Und guckt einmal diese Begebenheit an, wie wichtig sie ist. Und zwar, dass es einem Menschen nicht zusteht, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam durch irgendwelche logischen Schlüsse und logischen Überlegungen einfach zu verwerfen. Das steht dir nicht zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas gesagt und du hast dich genau daran zu halten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Allah sagte, und haben wir dir nicht deinen Ansehen erhöht? Das Ansehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist erhöht durch folgende Dinge. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, er sagte, La udhkar illa dhukirta ma'i. Er sagt, gemeint ist mit dieser Ayah, jedes Mal, wenn meiner gedacht wird, wird auch deiner gedacht. Und Qatada sagte, فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا مُتَشَهِّدٌ وَلَا صَاحِبُ صَلَاةٍ إِلَّا يُنَادِي بِهَا. Das heißt, jeder Prediger und jeder, der die Shahada spricht und jeder Mensch, der ein Gebet verrichtet, ruft das Glaubensbekenntnis aus. Die beiden Glaubensbekenntnisse. Und deswegen, jedes Mal, wenn jemand den Adhan, den Gebetsruf ausruft, wird der Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Namen Allahs mit ihm erwähnt. Jedes Mal, wenn jemand den Islam annimmt, muss er beide Sätze sagen. Und wenn er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, ist sein Islam nicht angenommen, bis er dazu hinzufügt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und jedes Mal, wenn jemand ein Gebet verrichtet, sagt er im Tashahud, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insofern, jedes Mal, wenn Allah erwähnt wird, wird auch zusammen sein Prophet erwähnt. Wenn ein Prediger eine Predigt hält, dann eröffnet er diese Predigt, indem er Allah subhanahu wa ta'ala Lob preist und indem er auch den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausspricht. All dies bis zum Tag der Auferstehung. Und Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde, sein Ansehen wurde auch erhöht durch eine ganz edle Sache, und zwar, dass sein Name sallallahu alaihi wasallam Muhammad viermal im Koran namentlich wird er erwähnt sallallahu alaihi wasallam, was sicherlich die größte aller Ehren ist, dass Allah azza wa jalla seinen Namen im Koran gesprochen hat. Und auch in der Adhan und auch in der Iqama, die ausgerufen wird. Deswegen sagt der Mujahid, wie ich schon gesagt habe, die Ayah bedeutet, immer wenn meiner gedacht wird, wird auch deiner gedacht. Allah sagte weiterhin, sinngemäß übersetzt heißt es, also gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. In der sechsten Ayah, gewiss, mit der Erschwernis ist Erleichterung. Diese doppelte Betonung, daraus ergibt sich, liebe Geschwister, dass, wie Allah gesagt hat, der Mensch auf Allah vertrauen muss. Und dass immer, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft, dann weiß er, dass auf dieser Prüfung oder nach dieser Prüfung die Erleichterung wieder folgen wird. Deswegen vertraue darauf und du musst nur einen kurzen Augenblick geduldig sein. Denn dieser Augenblick, diese Erschwernis, von der Allah gesprochen hat, Al-Usr oder Al-Usr, ist eine Phase, und dieser Phase wird eine Phase der Erleichterung folgen. Vielmehr berichtet uns Allah in dieser Ayah sogar, dass es pro Erschwernisphase zwei Phasen der Erleichterung geben wird. Denn Allah sagte gewiss, mit der Erschwernis, und das ist hier mit bestimmtem Artikel, ist Erleichterung, eine kommt eine Erleichterung hinzu. Und dann sagt Allah, gewiss, mit der Erschwernis Das heißt, die gleiche Erschwernis wie in der fünften Ayah ist Erleichterung. Das heißt, wieder eine Phase der Erleichterung. Insofern sagten die Gelehrten, dass auf eine Phase der Erschwernis zwei Phasen der Erleichterung folgen. Und deswegen ist es eine reine Iman-Sache, wenn man geprüft wird. Jeder von uns wird geprüft. Es gibt keinen Menschen, der nicht geprüft wird. Arm dran sind nur diejenigen Menschen, die geprüft werden und es nicht merken. Aber geprüft wird jeder, egal durch was. Und im schlimmsten Falle in Bezug auf dein Iman und deine Aqida, weil das die gefährlichste Art der Prüfung ist. Und du nämlich da nicht bestehst, kann es sein, du fällst zum Glauben ab. Und andere werden geprüft durch Halal und Haram in ihrem Vermögen oder die Arbeit oder im Umgang mit anderen Menschen oder durch einen Nachbarn oder durch einen anderen Muslim oder durch einen anderen Nicht-Muslim. Und so, jeder Mensch hat seine Art der Prüfung. Aber es ist nur eine Sache der Geduld und eine Sache des Vertrauens auf Allah subhanahu wa ta'ala. Denn im allerschlimmsten Falle wird dich diese Prüfung heimsuchen bis zu deinem Tod. Das ist der allerschlimmste Fall. Und das ist der seltenste Fall, zugegeben. Aber wenn diese Prüfung, die dich heimgesucht hat, bis zum Tod begleitet, so wird sie dich nach dem Tod nicht mehr begleiten. Und der Mensch, sobald er auch nur einen einzigen Augenblick im Paradies verweilt hat, wird er alles vergessen, was er in diesem Leben durchgemacht hat. Mujahid, rahimahullah, sagte, يَتْبَعُ الْعُسْرُ الْيُسْرَ. Entschuldigung, يَتْبَعُ الْيُسْرُ الْعُسْرَ. Das heißt, er sagte, der Erschwernis folgt die Erleichterung. Der Erschwernis folgt die Erleichterung. Allah sagte, sinngemäß, übersetzt, gewiss, Entschuldigung, wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an. Wenn du nun fertig bist, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَرَغَ kann bedeuten, fertig sein mit einer Sache. Dann haben die Gelehrten, manche Gelehrten den Vers ausgelegt als, wenn du fertig bist, zum Beispiel mit deinem Pflichtgebet, dann strenge dich an mit dem Dua. Und gemeint ist, sobald du mit einer Sache fertig bist, dann sag nicht, ich bin fertig, ich brauche nichts mehr machen, sondern du, o Prophet, und jeder, der ihm folgen will, wenn du eine Sache abgeschlossen hast, beginne sofort mit der nächsten. Und so ist das Leben eines gläubigen Menschen. Er kennt keine Langeweile, er kennt keine Zeitverschwendung. Er hat immer etwas zu tun. Der gläubige Mensch, wenn sein Leben irgendwo beginnt, er befindet sich in irgendeiner Phase, sein Leben wird zweifellos irgendwann mal enden, aber seine Pläne und sein Vorhaben ist nicht vor diesem Ziel, vor diesem Lebensende, sondern weit später als dieses Lebensende. Als wollte er Allah subhanahu wa ta'ala zeigen, O Allah, auch wenn du mich so lange leben lässt wie Nuh alayhi salatu wassalam, werde ich weiterhin dir dienen und ich habe viel mehr zu tun, als du mir an Zeit gegeben hast. Das heißt, ich habe viel mehr vor, dich anzubeten. Und deswegen, dieser gläubige Mensch verdient die Ewigkeit des Paradieses. Weil egal, wie lange er in diesem Leben leben würde, er würde weitermachen. Und der Ungläubige übrigens auch. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Das heißt, wenn sie zurückkehren würden, würden sie zurück, das heißt, wenn sie aus der Hölle wieder rausgehen würden, zu diesem Leben, wenn sie zurückkehren würden, dann würden sie zurückkehren zu dem, was ihnen verboten worden war. Und das sagt Allah, der alles weiß. Andere Gelehrte haben gesagt, diese Ayah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, was auch sehr logisch und deutlich klingt, bedeutet, wenn du frei bist und unbeschäftigt bist, dann nutze deine Zeit erst recht für Ibadah. Jeder Mensch hat Zeiten, in denen er beschäftigt ist, entweder wenn es darum geht, sich mit seiner Familie zu beschäftigen, oder wenn es darum geht, anderen Menschen ihr Recht zu geben, wenn es darum geht, zum Beispiel zu arbeiten, Geld zu verdienen, ähnliches. Wenn du deine Pflichten erledigt hast, beziehungsweise wenn du deine weltlichen Aufgaben erledigt hast und du jetzt Zeit hast, dann strenge dich besonders an, O Prophet, und diene mir. Deswegen unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat die Nacht, die Stunden der Nacht ausgenutzt und für das Nachtgebet sallallahu alaihi wasallam. Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an, oder wenn du unbeschäftigt bist, dann nutze deine Zeit, um mir zu dienen. In der letzten Ayah sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila rabbika farghab, und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Allah sagte nicht, und richte dein Begehren nach deinem Herrn aus. Und in der arabischen Sprache bedeutet das nämlich in diesem Fall etwas ganz Entscheidendes. Und zwar, in diesem Fall, da dieser Ausdruck nach deinem Herrn vorgezogen worden ist, und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus, bedeutet es auf Arabisch, und nur nach deinem Herrn richte dein Begehren aus. Und wenn man es umdrehen würde, könnte es bedeuten, dass man sein Begehren nach seinem Herrn ausrichtet und auch nach anderen. Aber da Allah subhanahu wa ta'ala es vorgezogen hat, genauso wie in der Surah Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Das heißt, dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Ja? Er hätte auch sagen können, wir dienen dir und wir bitten dich um Hilfe. Aber er sagte, dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Und das ist eine Betonung für den Ikhlas. Eine Betonung für den Ikhlas. Denn jeder Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet ist, und jeder Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala das Leben leicht macht, in Bezug auf religiöse Angelegenheiten, wisse, dass etwas in seinem Herzen ist, das man Ikhlas nennt. Er hat etwas in seinem Herzen, wodurch er Allah subhanahu wa ta'ala anstrebt. Er hat etwas in seinem Herzen, was man ausdrücken kann als, mein Ziel ist Allahs Zufriedenheit und ist sonst niemandes. Sein ganzes Herz ausgerichtet nach Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Und das ist das Geheimnis des Erfolges. Warum? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala das im Herzen des Menschen sieht, dann weiß er, dass dieser Mensch vollkommen ihm vertraut und vollkommen an ihn glaubt. Denn das ist ja blindes Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das kann keiner sehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch kann sehen, was in deinem Herzen ist, außer Allah azza wa jalla. Nur er hat diese Eigenschaft, dass er weiß, was in deinem... Nicht einmal die Engel wissen, welche Absicht du gehabt hast. Die Engel, wenn du etwas Gutes gemacht hast, dein Gebet, die schreiben es auf, er hat gebetet. Aber sie wissen nicht, mit welcher Absicht du gebetet hast. Und deswegen kann es sein, dass die Engel aufsteigen mit diesen Gebeten und Allah subhanahu wa ta'ala lehnt das ab. Oder sie steigen auf mit wenigen Gebeten und sie denken, das war nichts Besonderes, aber Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt diese Taten, weil sie eben für ihn ganz alleine gemacht worden sind. Wie noch einmal zu betonen, das Geheimnis des Erfolges jedes gläubigen Menschen ist, dass sein Streben nach Allah subhanahu wa ta'ala, sein ganzes Leben ist ausgerichtet nach Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Essen, sein Trinken, sein Vorhaben, alles was er macht, sein Ziel ist Allah azza wa jalla und nicht dieses Leben, weil er weiß, dass er in diesem Leben nur in begrenzter Zeit verweilen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.